Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 48755. Ach nein, wie blöd, wie mache ich das jetzt nur? Lass uns Freunde bleiben, sagt sie. Weiß ja jeder, was das heißt. Aus und vorbei. Bei Facebook meint sie wohl. Apropos Facebook. Vielleicht will sie ja überprüfen, was ich demnächst ohne sie noch treibe. Also erstmal Beziehungsstatus ändern. Einloggen. In einer Beziehung mit ändern. Aber in was? Es ist kompliziert. Das soll ein Beziehungsstatus sein? Was gibt's noch? Verwitwet? Geschieden? Ja, gefühlsmäßig kommt das hin. Ach, schwierig. Ist denn dem Zuckerberg in den USA noch keiner damit auf die Nerven gegangen? Hey Mark, kannst du da nicht was tricksen? Also, dass mein Ex ein paar Sachen von mir nicht mehr mitbekommt, ohne dass ich ihn entfreunden muss? Mann, der hat doch sicher zig geschiedene Mitarbeiter. Mal recherchieren. Ah, da gibt's tatsächlich etwas. Wer in den USA seinen Beziehungsstatus ändert, dem wird vorgeschlagen, dass man keine Einträge mehr vom bisherigen Partner in der Timeline sehen muss. Ach nee, das genau will ich ja nicht. Nachher stalkt mich meine Ex noch und ich kriege davon nichts mit, weil ich auf diese komische Abstand halten, aber Freunde bleiben Nummer eingegangen bin. Nee, so nicht, mein Lieber. Ach so, hier steht noch mehr. Es soll bald auch möglich sein, künftige Postings vor dem Ex-Partner zu verbergen. Ja, genau, das ist es doch. Das will ich. Aha. Und was steht hier noch? Die Ex-Partner werden nicht über die Änderungen informiert. Bingo. So kommen wir wieder ins Geschäft, Mr. Zuckerberg. Noch ein Vorschlag zur Güte. Jetzt fehlt mir nur noch die Kategorie Ex-Partner. Die zeigt dann ganz hübsch gefiltert nur noch das, was mich im besten Licht dastehen lässt. Ist zwar eine irre Fummelei, das bei allen Exen separat einzugeben, aber der Gewinn könnte groß sein. Haha, so ab auf die Überholspur. Aber was, wenn meine Ex das auch macht? Och nee, dann kriege ich ja gar nichts mehr mit, wer meinen Platz einnimmt und so. Na, zum Glück gibt es die Option bei uns in Good Old Europe noch nicht. Weder für mich, noch für meine Ex. So, dann mal gucken, mit wem die sich gerade so trifft. Digitales Logbuch. Name: Sam Michael. File closed.